hatte sich nicht geirrt. An der Schnur hing ein Beutel. Außerdem befanden sich daran zwei Kreuze, eins aus Zypressenholz und das andere aus Messing und ein Heiligenbildchen aus Emaille. Es war ein kleiner, beschmutzter Beutel aus Sämischleder mit einer stählernen Spange und einem kleinen Ring. Der Beutel war sehr vollgepackt. Raskolnikow steckte ihn, ohne ihn näher zu betrachten, in die Tasche. Die Kreuze warf er der Alten auf die Brust, nahm diesmal das Beil auch mit und stürzte ins Schlafzimmer zurück. Er war in schrecklicher Hast, nahm die Schlüssel und probierte es von neuem. Aber es gelang ihm noch immer nicht. Sie passten nicht für die Schlösser. Nicht, dass seine Hände gar so sehr gezittert hätten, aber er irrte sich immer wieder. Er sah zum Beispiel, dass es nicht der richtige Schlüssel war, dass er nicht passte. Trotzdem probierte er ihn immer wieder. Plötzlich dachte er daran und es leuchtete ihm ein, dass dieser große Schlüssel mit dem zackigen Bart, der an dem Ring mit den anderen kleineren zusammenhing, gar nicht zu der Kommode gehörte, wie es ihm schon das vorige Mal in den Sinn gekommen war, sondern zu einer Truhe gehören musste und dass in dieser Truhe vielleicht alles aufbewahrt war. Er verließ die Kommode und schaute sofort unter das Bett, da er wusste, dass die Truhen bei alten Frauen gewöhnlich unter dem Bett stehen. Es stimmte auch. Unter dem Bett befand sich eine ziemlich große Truhe, ungefähr einen Meter lang, mit einem flach gewölbten, mit rotem Safian beschlagenen Deckel. Der zackige Schlüssel passte und schloss die Truhe auf. Oben, unter einem weißen Laken, lag ein mit rotem Stoff bezogener Pelz aus Hasenfellen. Unter ihm ein seidenes Kleid, ein Schal und auch in der Tiefe lagen, wie es schien, allerhand Kleidungsstücke. Zuerst begann er, seine mit Blut besudelten Hände an dem roten Stoff abzuwischen. »Der Stoff ist rot, und bei Rot ist Blut nicht so auffallend«, dachte er. Und plötzlich kam er zu sich. »Mein Gott, verliere ich denn ganz den Verstand?«, dachte er erschrocken. Kaum aber hatte er den Kleiderkram angerührt, als plötzlich unter dem Pelz eine goldene Uhr hervorglitt. Er machte sich daran, alles in der Truhe zu durchwühlen. Zwischen den Kleidungsstücken waren in der Tat goldene Sachen untergebracht, vermutlich lauter Pfandstücke, gekaufte oder nicht ausgelöste Armbänder, Ketten, Ohrringe, Krawattennadeln und dergleichen mehr. Manche waren in Futteralen, andere wieder einfach in Zeitungspapier eingeschlagen, aber peinlich und sorgfältig in doppelte Bogen und mit Bindfaden zugeschnürt.